Willin Tolanka präsentiert uns den Raga Chantra Counts in einem schnellen Tempo mit einem Achterbeat, Drut Tental auf der Tabla wieder, Ramdas Palsule, Gayatri Joshi auf der Tampura. vorgestellte CD-Produktion des Chalatarang-Spielers Milindo Lanka wurde im Rahmen des Savai Gandharva Music Festivals im Jahre 2004 veröffentlicht. Unsere heutige Sendung wollen wir mit einem weiteren Instrument aus der Tarang-Familie beschließen. Das Chalatarang besitzt unter den echten Perkussionsinstrumenten, den indischen Trommeln, eine Art Spiegelung, die sogenannte Tabla Tarang. Hier werden die kleine Trommel des Trommelpaares Dayan, aus dem die Tabla besteht, im Halbkreis um den Spieler positioniert. Die Anzahl variiert zwischen 7 und 13 bis maximal 16 Trommeln. Jede Trommel wird auf einen Ton gestimmt und einzeln angeschlagen. Die Tabla Tarang wird zusätzlich von einem Tabla-Spieler begleitet. Auch dieses Instrument beherrscht der Chalatarang-Maestro Milindo Lanka. Dazu ein Auszug aus einem Live-Mitschnitt. Für die Tonqualität bitten wir um Ihr Verständnis. Thank you. Tabla Tarang wurde von Milind Tulanka gespielt. Mit diesem Live-Ausschnitt klingt nun unsere Sendung aus. Es ist zu hoffen, dass sich in Indien und international eine zunehmende Zahl von Interessenten für das Chala Tarang finden wird, um dieses wertvolle Klangbild für die indische Klassik zu erhalten. Ganz im Sinne der Wortbedeutung von Tarang, was übersetzt einfach Welle heißt. Das war IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Sendung Raga-CDs des Monats mit dem Themenschwerpunkt Chala Tarang – Wellen des Klangs gefallen. Sie hörten dazu Beispiele von den indischen Tarang-Virtuosen Ragini Trivedi und Milind Tulanka. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lothar Meyer. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic, www.imcradio.net, imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga-CDs des Monats.